Ich lese uns den Bibeltext vor, der im Lukas-Evangelium steht, Kapitel 15, Verse 11 bis 32. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitlesen oder zuhören. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern. Und ich freue mich, dass ich jetzt den dritten Teil unserer Predigtreihe der gnädige Gott machen darf. Ich weiß nicht, ob ihr die Filmtrilogie oder mittlerweile, wie sagt man das dann, wenn es vier sind, Quadrologie oder irgendwie sowas, von Jason Bourne kennt. Die Bourne-Reihe, in der ja nur drei mit Jason Bourne sind. Der vierte hat jetzt einen anderen Hauptdarsteller. Ist eine meiner liebsten Filmreihen so. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so ein bisschen kennt. Es ist ein, könnte sagen, Profikiller, der von Psychotechnikern programmiert wurde, also so mit Gehirnwäsche und so weiter, um dann Aufträge auszuführen. Und er kriegt das irgendwie mit, rutscht da so ein bisschen raus, will das nicht mehr und findet erst im Nachhinein raus, was eigentlich so mit ihm gemacht wurde. Oder man findet das dann mit ihm quasi in diesen Filmen gemeinsam raus. Und im zweiten Teil, die Bourne-Verschwörung, kriegt er so raus, was er eigentlich schon alles gemacht hat. Also er hat so einen Blackout-Moment am Anfang des ersten Films, wo er quasi aufwacht und nicht mehr weiß, wer er ist, wo er herkommt, wie er heißt und was er ist. Und er findet so im Nachhinein raus, wer er eigentlich ist und was mit ihm passiert ist und was er schon alles getan hat. Und im zweiten Film findet er also raus, dass er, bevor er diesen Blackout hatte und nicht mehr wusste, wer er war, kann sich ja nichts mehr erinnern, was vorher war. Im zweiten Film findet er dann heraus, dass er benutzt worden ist von diesen Psychoprogrammierern, jemanden umzubringen. Und zwar ein Ehepaar, irgendwie wichtige Diplomaten, er wurde da quasi benutzt, um die aus dem Weg zu räumen. Und was er mitkriegt oder wo er sich im Nachhinein noch daran erinnern kann, ist, dass ein kleines Mädchen wohl mit dazu gehörte und er hat sie verschont. Und die lebt noch. Und es ist dann ganz dramatisch am Ende dieses zweiten Films, wie er zu ihr hingeht und wie er darum kämpft, das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Irgendwie diese Schuld, an der er beteiligt war, zu vergeben oder um Vergebung zu bitten. Und ich glaube, dass vielleicht die Geschichte von unserem Leben nicht so dramatisch ist, aber ich glaube, solche Situationen kennen wir vielleicht alle. Es ist zumindest die Situation, in der unser Hauptdarsteller in diesem Gleichnis war, von dem wir hier diese Karte gemacht haben. Und wir haben heute den dritten Teil, der heißt Der Vater. Und es geht heute darum, wie der Vater auf den reagiert. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie er quasi zurückkommt zu seinem Vater, dem er eigentlich Schlimmes angetan hat, den er sehr verletzt hat. Und wie heute geht es darum, wie er zurückkommt und ihn dann um Vergebung bittet. Und das Thema heute ist, wie funktioniert das eigentlich mit Vergebung? Ich habe drei Punkte, die aus diesem Text hier herauskommen. Der erste Punkt ist, Vergebung ist aktiv. Der zweite ist, Vergebung ist kostspielig. Und der dritte ist, Vergebung ist motiviert von innen. Also, wie ist Vergebung? Aktiv, kostspielig und motiviert von innen. Okay, das Erste. Vergebung ist aktiv. Ich nehme euch noch mal kurz mit rein in diese Geschichte. Stellt euch das vor. Dieser Sohn, er war ja der Jüngere von zweien, war eines Tages zu seinem Vater gekommen, und das ist hier dieses Bild, dieses ganz kleine mit dem Geld, und hatte gesagt, Vater, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dich. Du kannst mir ziemlich gestohlen bleiben. Ich habe auch keine Lust mehr auf diese Familie. Gib mir einfach das Geld, was mir gehört hier. Eigentlich gehört es mir erst, wenn du mal gestorben bist. Aber am liebsten wäre es mir, du wärst sofort tot und ich hätte das Geld. Aber okay, das können wir umgehen. Also gib mir einfach das Geld und ich bin weg hier. Und hat seinen Vater und der ganzen Familie und seiner Heimat den Rücken gekehrt, ist weggezogen in ein anderes Land. Und ihr könnt euch wahrscheinlich alle vorstellen, was das für so einen Vater bedeutet hat. Und er ist dann losgezogen und hat dieses Geld irgendwie in einer Riesenparty, wie lange die gedauert hat, weiß man nicht, durchgebracht. Und irgendwann endet er in einem Schweinestall und realisiert, das Geld ist vorbei und ich bin hier ziemlich alleine und verloren. Und irgendwie bekam er auch zur Besinnung, steht ja in dem Text, und hat dann viel drüber nachgedacht, was habe ich meinem Vater da eigentlich angetan? Was ist das eigentlich, was ich hier gemacht habe? Und hat sich dann überlegt, ich will wieder zurückgehen und will meinem Vater wieder begegnen. Bei dieser ganzen Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat, dieses Gleichnis, was wir hier zur Grundlage nehmen, ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Und Gleichnisse sind nicht Geschichten, die tatsächlich passiert sind. Also es hat nie wirklich diesen Vater und diese zwei Söhne gegeben, sondern es sind Geschichten, die Jesus erfunden hat. Das ist sowas, wie wenn man ein Theaterstück schreibt oder sowas, wie wenn ein Künstler ein Theaterstück schreibt, in dem er fiktive Personen etwas passieren lässt, um etwas auszusagen. Also Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um etwas zu sagen über, nicht über Kindererziehung oder wie man sich als Vater verhält oder wie man mit Söhnen umgeht, die ihr Geld ausgezahlt haben wollen. Nein, sondern er möchte etwas sagen damit über die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Diese beiden Söhne stehen für uns Menschen und der Vater steht in diesem Gleichnis für Gott. Und Jesus möchte erklären, wie eigentlich dieses Verhältnis ist und wie das funktioniert. Und heute kommen wir zu diesem Moment, diesem vielleicht Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, dem dramatischen Climax, dem Moment, wo der Sohn am Horizont seiner Heimat auftaucht und dann der Vater auf ihn zurennt und es Vergebung gibt. Und ich möchte gerne mit euch diese drei Punkte anhand dieses Textes, was ist Vergebung? Ich glaube, wir können da einiges drüber verstehen. Mich hat das neu inspiriert, mich damit zu beschäftigen. Einmal, wie kann ich mit Vergebung umgehen? Wie kann ich selber vergeben? Weil es gibt solche Situationen. Wie kann ich um Vergebung bitten? Und wie ist das auch, was für eine Anwendung hat das auf die Beziehung mit Gott? Also, dieser Sohn taucht da auf. Und nachdem er also den Vater tief verletzt hat und möchte, und der Vater sieht ihn. Die meisten von uns sind noch nicht in der Lebenssituation, einen erwachsenen Sohn zu haben und sich wirklich vorzustellen, wie das wäre, unser Sohn zu uns sagt, ich habe keine Lust mehr auf dich. Aber ich glaube, man kann nachempfinden, dass dieser Vater irgendwie verletzt war von dem, was der Sohn da gemacht hat. Also er war auf jeden Fall finanziell irgendwie ruiniert. Der hat immerhin ein Drittel des Erbes mitgenommen. Und ich glaube, er war vor allen Dingen aber auch emotional irgendwie. Die Beziehung war irgendwie nicht wie vorher. Also es war keine intakte, tolle Vater-Sohn-Beziehung, die da zwischen den beiden war. Und so kommt er dann zurück. Und man könnte sich, also ich habe mir vorgestellt, wie war das für die Leute, die dieses Gleichnis zum ersten Mal gehört haben damals? Und ich nehme an, dass sie dann sich überlegt haben, also während Jesus das so erzählt hat, vielleicht gedacht haben, okay, jetzt kommt er zurück. Und das Normalste, was man sich denken würde, wäre, dass der Vater sich hinsetzt und denkt, da ist er ja. Na, mal gucken, was der zu sagen hat. Hoffentlich hat er eine gute Story. Und mal gucken, was der jetzt so anstellt. Na, wahrscheinlich will er noch mehr Geld haben, aber mal gucken, was hier so passiert. Das wäre vielleicht das Normalste, was man erwarten würde von dem Vater, der das mit seinem Sohn erlebt hat. Aber das tut der Vater nicht. Er tut genau was anderes. Was macht er? Es gibt eine ganz wunderbare Szene. Der Vater rennt los auf den Sohn zu. Es steht hier und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn und schließt ihn in die Arme und möchte ihn wieder und heißt ihn wieder willkommen. Eigentlich total unerwartet. Es wäre wahrscheinlich das Letzte auch und es war wahrscheinlich auch das Letzte, was dieser Sohn irgendwie erwartet hat. Er hatte sich ja schon so seinen Plan zurechtgelegt. Er hat ja gesagt, steht ja im Text, ich gehe zu meinem Vater und dann sage ich ihm, dass ich bei ihm als Knecht arbeite. Ne? Hier keine Idee von wegen wieder Sohn und sowas, das lassen wir besser, das spreche ich am besten gar nicht an, ne? Schwieriges Thema, kann man sich ja vorstellen. Sondern ich gehe zu ihm und sage, dass ich für ihn arbeiten will. Ne? Und dann kann ich vielleicht so ein bisschen Geld verdienen und ihm wieder ein bisschen was zurückzahlen, wenigstens von dem, was ich ihm mal Schaden zugefügt habe. Aber der Vater lässt es gar nicht so weit kommen. Er rennt los und er kommt zu dem Sohn und fällt ihm um den Hals und vergibt ihm. Und ich glaube, dass diese Idee, dass der Vater in der Geschichte, Jesus wollte etwas sagen über Gott damit. Wie ist Gott? Und die Vergebung Gottes ist aktiv, das ist mein erster Punkt. Sie wartet nicht darauf, dass jemand kommt und bittet. Sie wartet nicht darauf, dass der Sohn angekrochen kommt und irgendwie eine gute Story, eine gute Entschuldigung hat. Oder der Vater bleibt nicht auf der Veranda sitzen und wartet, bis sein Sohn angekommen ist, um dann irgendwie zu sagen, Vater, es tut mir unendlich leid. Nein, er rennt los. Vergebung ist aktiv. Vergebung ist etwas, was man aktiv tut. Am Ende von diesem zweiten Teil von dem Bourne-Film, der Bourne-Verschwörung heißt er, glaube ich, der zweite, geht dann dieser Jason Bourne, er sucht diese junge Frau, dessen Eltern er getötet hat und wo er sichtlich in dem Leben dieses kleinen Mädchens oder dieser jungen Frau viel Leid verursacht hat. Er sucht sie und geht zu ihr hin und bittet sie um Vergebung. Vergebung ist etwas, was aktiv passiert. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Vielleicht hast du nie so eine unglaublich schwierige Situation gehabt wie dieser Vater in diesem Gleichnis. Aber irgendwelche Situationen, wo uns jemand verletzt hat, wo uns etwas passiert ist, wo wir eigentlich denken, das hat mich irgendwie tief bewegt, das war nicht schön für mich, das war nicht gut, die kennen wir alle. Wir alle kennen Situationen in Beziehungen, die wir haben, wo uns jemand verletzt, in unserer Familie, in unserem Job, vielleicht sogar, wie auch immer, wo wir Situationen erlebt haben, die für uns schwierig sind. Und wo wir eigentlich denken, hier ist was kaputt gegangen. Hier kann man sich nicht mehr gerade in die Augen gucken. Hier kann man nicht mehr einfach so weitermachen. Sondern hier, wenn es überhaupt eine Lösung gibt, also die erste Reaktion bei uns ist ja normalerweise, dass wir sagen, ich will von dem nichts mehr sehen. Da brauchen wir gar nicht mehr herkommen. Aber die einzige Lösung wäre Vergebung. Aber Vergebung ist aktiv. Der Vater ist ja hier in diesem Gleichnis derjenige, der losrennt. Obwohl er gar nicht derjenige war, der für das Problem verantwortlich war. Sondern er rennt los. Er wird aktiv. Er will vergeben. Er wartet nicht, bis derjenige, der eigentlich die Schuld hatte, zu ihm kommt. Sondern er geht los und will vergeben. Ich glaube, das Problem, was Jesus zwischen diesen beiden beschreibt, ist ganz oft das Problem überhaupt auf dieser Welt, zwischen Menschen, sogar zwischen ganzen Völkern. Das Problem in ganz vielen Konflikten, die wir haben, ist, dass irgendwas passiert ist, was uns vielleicht verletzt hat, was uns denkt, wir seien im Recht, und die anderen sind im Unrecht, das sind die Bösen. Und wir sitzen auf unseren Verandas und warten, dass der andere sich bewegt. Und warten, dass der andere kommt und eine gute Story hat oder wenigstens eine gute Erklärung. Und irgendwas macht, wenigstens mal zeigt, dass er ein bisschen reuig ist oder so. Das passiert zwischen Menschen, das passiert zwischen ganzen Völkern. Ganz oft, also jetzt letztens noch einen Bericht gesehen über die ganze schwierige Problematik zwischen Palästinensern und Israel, wo man irgendwie alle, die da sich mit beschäftigen, denken, da gibt es eigentlich überhaupt keine Lösung. Das, in dem Land und sowas alles. Und beide sind nur nicht besonders gut aufeinander zu sprechen und machen ständig auch neue Sachen, die dazu führen, dass man sich nicht vereinigen will. Man denkt sich irgendwie, das Einzige, was da wahrscheinlich funktionieren würde, wenn man einfach mal den Reset-Knopf drücken könnte und sich alle wieder mögen. Aber es scheint irgendwie unmöglich. Das Einzige, was hilft, wäre Vergebung. Aber man sitzt auf seiner Veranda und wartet darauf, dass der andere kommt. Und man denkt, man ist im Recht. Und Vergebung ist aber aktiv. Vergebung wartet nicht, dass sie gefragt wird, sondern Vergebung ist aktiv. Zumindest ist es das, was dieser Vater tut. Und deshalb funktioniert es auch. Zweitens, Vergebung ist kostspielig. Also der Sohn hat dem Vater ja ziemlichen Schaden zugefügt. Und zwar zweierlei Schaden. Erstens einen finanziellen Schaden. Er war der jüngere Sohn von zweien. Und als er dann sich hat das Erbe auszahlen lassen, stand ihm rein rechtlich ein Drittel des Erbes zu. Das hat der Vater ihm ausgezahlt. Und damals war das nicht so, dass der Vater einfach auf die Bank gehen konnte und seinen Finanzberater fragen konnte, wie viele Millionen habe ich denn? Dann gib mir die ein Drittel davon. Das gab es so nicht. Also Besitz war damals nicht in Geldscheinen oder Münzen, sondern Besitz war in Land. Und es war Land, worauf die Familie seit Generationen wohnte und auch was irgendwie dafür stand, dass die Generationen nach ihnen gesichert waren irgendwie in ihrem Lebensunterhalt. Und der Vater, damit er dem Sohn das Geld geben konnte, musste also hergehen und musste das Familienerbe verkaufen. Das hat er gemacht und hat dem Sohn das ausgezahlt. Also der Sohn hat ihm finanziellen Schaden zugefügt, aber was vielleicht noch viel schwieriger war, er hat ihm emotionalen Schaden zugefügt. Er hat ihm, habe ich eben schon erklärt, gesagt, ich will dich nicht mehr haben. Du bist nicht mehr mein Vater. Ich bin hier raus. Ich brauche dich einfach nicht mehr. Vorbei, Ende. Und er hat ihn zusätzlich blamiert. Wahrscheinlich im ganzen Dorf. Also wahrscheinlich in der damaligen Zeit, es war eine Schamkultur, hat er nicht seinen Vater einfach persönlich verletzt, sondern er hat ihn auch bloßgestellt vor allen anderen und hat allen anderen irgendwie symbolisiert, der Mann hat seine Familie nicht unter Kontrolle. Das, was der Vater da erlebt hat, war finanzieller Schaden und emotionaler Schaden. Sein Konzept dieses Sohnes, was er dann ja hat in diesem Moment, wo er sagt, ich will wieder zu meinem Vater zurückgehen, war, dass er beiden Schaden wieder gut macht. Also er sagt ja dann, ich will zu meinem Vater gehen und will Knecht bei ihm werden und für ihn arbeiten. Also er wollte das Finanzielle wieder gut machen. Und er sagt auch, dann will er auch zu sein, oder sagt es auch dann zu seinem Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und an der Stelle will er den emotionalen Schaden wieder in Ordnung bringen, weil er sagt, also das mit dem Sohn und Familie, ne, da hebe ich gar keinen Anspruch drauf. Er will die Blamage wieder wettmachen und die emotionale Schuld zurückzahlen. Er sagt quasi, ich will es gar nicht glauben, ich will es gar nicht erwarten zu glauben, dass du mich als dein Sohn wieder annimmst. Aber der Vater lässt es ihn nicht machen. Er lässt es nicht zu. Und hier kommen wir in gewissem Sinne zum Herzen, zum Kern von Vergebung. Und ich würde sogar sagen, zum Kern des christlichen Glaubens. Das, was Jesus hier beschreibt in dieser Geschichte zwischen Vater und Sohn, ist eigentlich das, was er ja beschreiben will, wie Gott der Vater mit uns Menschen ist und denkt. Und im Kern des christlichen Glaubens steckt Vergebung. Und ist ein Vater, der genau das tut. Was ist dieser Kern von Vergebung? Es ist, der Vater rennt los, was eigentlich eine unwürdige Sache war für einen Patriarchen der damaligen Zeit. Also Kinder wären gerannt oder Frauen wären gerannt, aber erhabene Männer nicht. Die warteten, die bewegten sich langsam. Das war was Unwürdiges für so jemanden zu tun. Aber er tut es. Warum? Er rennt los und kommt zu dem Sohn, fällt ihm um den Hals. Und was für ein Moment. Der Vater will sicherstellen, dass der Sohn überhaupt keine Chance bekommt, zu ihm hinzukriechen und das alles wieder gut zu machen. Er will die Schuld selber bezahlen. Er will die emotionale und die finanzielle Schuld selber übernehmen. Und er will sagen, ich will dir vergeben. Und das hat nichts damit zu tun, dass du mir was zurückbezahlst und es wieder gut machst. Weil dann müsste ich gar nicht vergeben. Wenn du es wieder gut machst, dann ist keine Vergebung notwendig. Und ich möchte dir vergeben. Er kleidet ihn erstens in ein Festgewand, was ein Symbol für die Begleichung seiner finanziellen Schuld war, weil diese Dinger, die waren richtig teuer. Festgewänder zur damaligen Zeit, die waren teilweise genauso viel wert wie der ganze Hof. Wahrscheinlich war das ein Gewand, was irgendwie schon seit Generationen in der Familie war. Also er zeigt ihm symbolisch, das mit den Finanzen, das vergessen wir jetzt mal. Und er steckt ihm einen Ring an den Finger. Und das war wahrscheinlich ein Siegelring der Familie. Mit dem Ring haben die damals unterschrieben. Das heißt, wenn sie einen Vertrag gemacht haben, dann haben sie irgendwie mit dem Ring das reingedrückt. Und damit zeigt er ihm, du kriegst die vollen Rechte als Sohn zurück. Du wirst mich hier nicht zurückzahlen. Das mache ich nicht. Das lasse ich gar nicht zu, dass du versuchst, irgendwie das wieder von deiner Seite gut zu machen, sondern ich möchte es dir vergeben. Ich möchte es dir einfach schenken, aus Gnade. Und das ist der Kern von Vergebung. Bei Vergebung geht es in einem gewissen Sinne um sowas wie Kosten. Emotionaler Schaden, Schuld ist entstanden und finanzieller Schaden. Und wenn man vergibt, dann heißt das, dass man den anderen nicht bezahlen lässt, sondern selber dafür bezahlt. Am einfachsten ist das zu verstehen, wenn man sich vorstellt, Gerrit, da hinten sitzt er, hat ein wunderschönes Fahrrad. Ich fahre gerne mit ihm Biken, so im Downhill-Bereich. Und das macht uns beiden richtig Spaß. Und er hat ein richtig herrliches, geniales Bike. Stellen wir uns vor, ich würde mir sein Rad ausleihen, weil meins vielleicht gerade in der Werkstatt ist oder irgendwie sowas. Oder wie auch immer. Und ich nehme das Ding, baller den Berg runter und fahre sowas von vor dem Baum. Hab noch das Glück, dass ich vorher irgendwie abspringen kann, dass mir nichts passiert, aber das Ding ist total im Eimer. Ja, man kann es nicht reparieren. Und dann ist ein Schaden entstanden, offensichtlich. Ja, viel Geld ist dahin. Mal abgesehen von dem emotionalen Schaden, der beim Gerrit entsteht, wenn sein Fahrrad kaputt geht, ist auch einfach ein finanzieller Schaden entstanden. Jetzt kann ich zum Gerrit zurückgehen und sagen, Gerrit, also es tut mir wirklich leid, ja, kannst du mir vergeben? Wahrscheinlich würde Gerald sagen, okay, das mit dem emotionalen Schaden, bist mein Freund und yo, ja, hast du ja nicht extra gemacht. Aber trotzdem ist ein finanzieller Schaden da. Er kann sagen, ja, ich vergebe dir und es ist in Ordnung, aber trotzdem ist das Fahrrad kaputt. Es bleibt da auch irgendwie kaputt. Es sei denn, einer von uns beiden nimmt das Geld in die Hand, das Ding zu reparieren. Der Schaden ist ja da. Und nur, weil man sagt, okay, ist nicht so schlimm, ich vergebe dir, ist der Schaden nicht weg. Irgendjemand muss für die Kosten aufkommen. Und bei so finanziellen Sachen, gerade wenn es nicht so große Sachen sind, da würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja okay, da fällt es nicht ganz so schwer. Aber was ist mit emotionalem Schaden? Was ist, wenn mir jemand wenn jemand mich total vor anderen in den Dreck gezogen hat und mich schlecht gemacht hat? Was ist, wenn mir jemand so wehgetan hat und ich ihm eigentlich vertraut hatte? Was ist mit solchen Situationen in Beziehungen oder in Familien, wo Schaden entstanden ist in mir, der nicht mit Geld zu begleichen ist? Da kann auch jemand kommen und sagen, bitte vergib mir, aber dann muss trotzdem jemand die Kosten tragen. Und normalerweise machen wir das, wenn Vergebung nicht passiert, sagen wir ja auch, den lasse ich das jetzt mal so richtig zahlen. Also ne, ich lasse ihn das spüren. Oft machen wir es auch so, dass wir es demjenigen zumindest in uns zurückzahlen wollen, was er uns da angetan hat. Wir benutzen sogar diese Sprache, wenn uns jemand verletzt hat, wenn jemand uns in einer Beziehung sehr enttäuscht hat, dann haben wir zumindest vielleicht innerlich diesen Wunsch, es ihm zurückzuzahlen, die Schuld, die er da begangen hat. Und manchmal tun wir es sogar. Dann gibt es uns wenigstens ein bisschen Freude, wenn wir wissen, wir haben ihn jetzt auch ein bisschen schlecht gemacht. Oder wenn er uns finanziell was schadet, dann verklagen wir ihn und dann sind wir wenigstens ein bisschen glücklich, wenn ein bisschen was von dem Geld wenigstens für die Kosten des Verfahrens draufgegangen sind oder irgendwie so etwas. Aber dieses Konzept führt dazu, dass wir auf unseren Verandas sitzen bleiben und der eine vom anderen wartet, bis er endlich etwas tut, um das wieder in Ordnung zu bringen. Wir erwarten von den anderen, dass sie kommen und es wieder in Ordnung bringen. Aber dieser Vater verhält sich vollkommen anders. Er nimmt die Schuld auf sich oder er nimmt die Kosten der Vergebung auf sich. Und er sagt, ich bezahle dafür, sowohl emotional als auch einfach das Finanzielle. und ich lasse nicht zu, dass du das machst. Wie kann das sein? Wie kann er das machen? Also ich weiß nicht, ob ihr euch beim Lesen oder Hören dieser Bibelstelle oder dieses Textes von Jesus gefragt habt, wie kann er das eigentlich machen? Wie kriegt er das hin? Der muss ja eine unendliche innere Kraft irgendwie haben, dieser Mann. Ich glaube, es hat damit zu tun, was in der Zeit zwischen diesen beiden Erzählungen mit ihm passiert ist. Es ist ja nicht selber berichtet, wie der Vater, Jesus hat es nicht erzählt in seiner Story, was mit diesem Vater war. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn euch jemand verletzt. Ich hatte mal eine Situation, wo Leute, denen ich sehr vertraut habe und von denen ich viel gehalten habe, mir im Nachhinein ziemlich hinterhergeredet haben und das war nicht so angenehm. Und das hat richtig in mir was bewirkt. Ich habe mich so richtig falsch behandelt und schlecht gemacht und ungerecht und so weiter gefühlt. Und natürlich kennt ihr vielleicht auch so, dieser erste Drang ist, boah, den zeige ich jetzt, den schreibe ich irgendwas zurück oder na, ich gehe an die Presse oder ich mache irgendwas, damit sie auch zahlen müssen. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber ich kann mich erinnern, wie ich innerlich immer wieder, kennt ihr vielleicht auch, dieses Video abgespielt habe, diesen Moment, was sie mit mir gemacht haben oder am besten noch dieses Video in meinem Kopf, was ich machen würde, wenn ich ihnen begegnen würde. Ja, und ständig diese Gespräche mit diesen Personen, die mich verletzt haben. Unter der Dusche, im Auto, irgendwo. Und ich habe fast gedacht, was ist denn mit dir los? Du kannst ja nirgendwo mal hingehen, die sind immer bei dir. Und genau das ist das, was wir machen, wenn jemand an uns schuldig geworden ist. Und dieser Vater, glaube ich, hat genau das nicht gemacht. Er muss irgendwie dahin gekommen sein, dass er in der Zeit, wo dieser Sohn von ihm weggerannt ist, nicht ständig dieses Video in seinem Herzen abgespielt hat, wie der Sohn von ihm weggegangen ist und wie er ihn verletzt hat. Und er hat sich auch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit gedacht, boah, wenn der irgendwann auftaucht, dann kriegt er was zu hören. Hoffentlich hat er eine gute Entschuldigung. Und dann werde ich ihm, was verständlich gewesen wäre. Nein, er hat ihn wahrscheinlich in der Zwischenzeit immer wieder schon, hat sich diese Situation wahrscheinlich immer wieder vorgestellt und hat ihn in seinem Herzen, lange bevor er dann am Horizont aufgetaucht ist, umarmt und hat Mitleid mit ihm gehabt und hat so etwas wie Liebe für ihn empfunden. Und ich glaube, das ist Teil von der Vergebung. Vergebung bedeutet, die Kosten auf sich zu nehmen. Vergebung bedeutet, dass ich auch für den emotionalen Schaden bezahle, der mir angetan wurde. Vergebung bedeutet, die Menschen, die uns verletzt haben, in Gedanken zu umarmen, bevor sie kommen, und dann vergeben zu können. Als Pastor und auch als Berater weiß ich, dass es sehr gefährlich sein kann, das jemandem zu raten, das zu tun. Es kann sehr gefährlich sein, wenn man zu jemandem sagt, da hat dich jemand wirklich tief verletzt. Du musst ihn jetzt vergeben. Du musst ihn lieben. Du musst es irgendwie hinkriegen. Das kann nämlich dazu führen, dass man anfängt, einfach bei sich selber immer die Schuld zu suchen. Dann bezahlt man die Schuld nicht. Dann wird sie nicht bezahlt, sondern nimmt man sie einfach auf sich. Und es kann ein ganz schwieriges Verhaltensmuster werden. Menschen, die immer wieder einfach die Schuld auf sich nehmen und sagen, na, ich bin an allem schuld, das kann zu einer ganz komischen Spirale führen in mir drin. Es sei denn, man hat eine innere Kraft, die nicht einfach sagt, ich nehme die Schuld auf mich, sondern die kommt irgendwo anders her. Und das ist Punkt 3. Vergebung ist von innen angetrieben. In Vers 20 steht, ganz entscheidend, voller Mitleid lief er ihm entgegen. Voller Mitleid. Dieses Wort, was hier im ursprünglichen griechischen Text steht, kann man auch noch besser übersetzen, vielleicht sogar mit im Grunde seines Herzens aus Liebe bewegt sein. Also Mitleid ist so ein bisschen so von oben herunter Erbarmen haben. Also ich habe Mitleid mit Leuten, die so, nein, irgendwie, ist nicht, also. Nein, das, was hier gemeint ist, ist was anderes. Es ist mehr so dieses wirklich tiefe Mitleid haben. Er tut mir wirklich leid und das bewegt mich aus Liebe. Nicht nur von oben herunter, sondern aus, ich könnte fast heulen, wenn ich mich in seine Situation versetze. Und ich mag ihn so sehr und es tut mir so leid, dass er in der Situation ist. Er hatte dieses Mitleid. Und diese Vergebung braucht, also dass er das überhaupt konnte, braucht diese innere Kraft. Es darf eben nicht eine Art von Vergebung sein, die von allem die Schuld einfach auf sich nimmt, sondern die woanders eine Quelle findet, zu vergeben. Woanders eine Quelle findet, die Kosten abzugeben. Die Antwort ist, indem wir das selbst erleben. Indem wir selbst erleben, wie Vergebung funktioniert. Erinnern wir uns, Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, nicht um einfach zwischenmenschlich etwas über Vergebung zu erklären. Das kann man auch daraus erklären. Aber er hat vor allen Dingen etwas sagen wollen über die Beziehung zwischen Gott und uns. Zwischen dem himmlischen Vater und seinen Kindern. Und dieser Vater, über den hat Jesus an einer anderen Stelle mal folgendes Zitat gesagt. In Johannes 3, Vers 16. Und hört mal auf dem Hintergrund dieses Gleichnisses, diesen bekannten Bibelvers. Da steht, so sehr hat Gott, der Vater, uns Menschen geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Oder man könnte sagen, Vergebung bekommen. Er ist der Vater, der miterleben musste, dass seine Kinder sich von ihm abwenden. Wir Menschen haben irgendwie, das ist am Anfang der Bibel berichtet, irgendwann mal zu Gott gesagt, wir haben keinen Bock auf dich. Genauso wie der Sohn zu seinem Vater. Und wir kriegen eigentlich das Leben gut ohne dich hin. Man könnte fast sagen, Gott ist vielleicht der am meisten Zurückgewiesene, den es überhaupt gibt. Weil es einen Haufen von Menschen gibt, die sagen, wir kommen gut ohne dich klar, wir brauchen dich nicht. Und leben eigentlich genauso, wie dieser Sohn das erklärt hat. Aber der Vater, Gott, wartet nicht auf der Veranda, dass wir angekrochen kommen, um irgendwie um eine neue Beziehung mit ihm zu betteln. Er will es gar nicht, dass wir das versuchen, sondern er kommt und vergibt. Diese Idee ist eigentlich die Idee von fast allen religiösen Ansätzen auf dieser Welt. Dass sie sagen, okay, jetzt hier sind ein paar Gebote, halte die mal, du kannst auch einen Haufen Opfer bringen und lebe ein gutes Leben und dann kannst du vielleicht, ja, wie so der Sohn zurück zum Vater, kriechend kommen und darum hoffen, dass er uns irgendwie wieder annimmt und segnet und unsere Gebete hört. Wir tun etwas, damit die Kosten der Vergebung wieder bezahlt werden. Oder wir versuchen durch Religion etwas zu machen, was ihm gefällt, was ihn zufriedenstellt. Und dann reagiert er vielleicht gnädig. Das ist so ziemlich der religiöse Ansatz fast überall. Aber Jesus will hier sagen, genau so ist es nicht mit dem Vater im Himmel. Genau so ist es nicht. Sondern es ist so, dass er längst das für euch gemacht hat. Und das ist der Kern der christlichen Botschaft. Jesus hat es in seinem Gleichnis so beschrieben, dass der Vater losrennt und ihn umarmt. In Wirklichkeit hat das so ausgesehen, dass Jesus selbst, derjenige, der die Geschichte erzählt, nicht nur losgerannt ist, um uns zu umarmen, sondern losgerannt ist, um am Kreuz das zu tun, was wir hinterher die Kosten auf sich nehmen, bezeichnen. Er ist ans Kreuz gegangen und hat bezahlt für die Kosten der Vergebung. Er hat den emotionalen Schaden auf sich genommen und hat gesagt, deshalb braucht ihr nicht mehr das auf euch nehmen. Er ist quasi gekommen, er ist losgerannt zu uns, aus Mitleid, aus tiefer Liebe, um zu sagen, ich mache das für euch. Und deshalb können wir zum Vater zurückkommen. Und er nimmt sogar in Kauf, wieder verletzt zu werden und zurückgewiesen zu werden. Aber er will uns zeigen, der Vater ist so. Und ich bin so. Gott ist so. Warum? Er hat die Kosten auf sich genommen, damit wir erstens wieder Beziehung mit ihm haben können, aber zweitens, damit wir auf einmal einen Reichtum an Vergebung haben, den wir auch für andere benutzen können. Es ist, ich glaube, jemand, der das erlebt, der kann anders vergeben. Der kann anders sagen, ich habe Vergebung erlebt und ich kann sie weitergeben. Es gibt eine Stelle in Matthäus 18, wo Jesus eine Geschichte erzählt von einem ein anderes Gleichnis, wo er sagt, da ist ein Mann, der hatte Schulden bei einem König und der sagt dann eine Summe und das sind irgendwie viele Millionen Und er kommt zum König und sagt, ich kann es nicht bezahlen. Und der König sagt, okay, ich vergebe es dir. Und das ist die Vergebung Gottes. Und dann geht die Geschichte weiter und Jesus sagt, und dann ging er raus und hat jemanden getroffen, der ihm 20 Euro schuldet. Und ist ihm an den Hals gesprungen und gesagt, wie kannst du mir das nur nicht bezahlen? Und hat ihn ins Gefängnis geworfen und hat ihn dafür bezahlen lassen. Und er baut diese Geschichte so, dass alle merken, das ist volles Paradox. Also, wenn jemand gerade 20 Millionen vergeben bekommen hat und jemand trifft, der ihm 20 Euro schuldet, dann, der hat es nicht begriffen. Der hat nicht verstanden, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber andersrum, ich glaube, wer erlebt, dass Gott ihn wie der Vater in diesem Gleichnis behandelt, der kann auf einmal, hat auf einmal eine Kraft, auch anderen Menschen zu vergeben. Und ich glaube, dass hier drin die Lösung steckt für ganz viele Probleme auf dieser Welt. Wenn wir wirklich vergeben könnten, wenn wir erstens aktiv vergeben könnten, wenn wir anfangen könnten, von unseren Verandas aufzustehen, auf die anderen zuzugehen und zu sagen, ich fange an, ich mache den ersten Schritt, ich warte nicht, sondern ich kann es. Wenn wir zweitens kostspielig vergeben könnten, wenn wir die Kosten auf uns nehmen könnten, wenn wir nicht sagen würden, ich lasse dich dafür bezahlen, was du mir angetan hast, sondern wenn du sagen kannst, ich zahle dafür emotional, ich nehme das auf mich. Es ist okay, ich fange an, dich sogar zu lieben und ich habe Mitleid mit dir oder mit der Situation, in der wir sind. Und wenn wir drittens vergeben können aus innerer Kraft, ich glaube, das würde unsere Beziehungen verändern, es würde unsere Familien verändern, es würde unsere Stadt verändern, es würde unsere Welt verändern. Und ich glaube, dass darin die Kraft liegt für ganz viele Schwierigkeiten, die da sind in unserer Welt. Ich glaube, wenn man das Evangelium von der Vergebung der liebenden Gnade Gottes versteht, dann kann man wirklich vergeben. Und das führt dazu, dass wir am Ende tatsächlich eines Tages das erleben werden, was in diesem Gleichnis nur angedeutet ist. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu zeigen, ich möchte euch vergeben, damit ihr hinterher tatsächlich in die Arme des himmlischen Vaters laufen dürft und das erleben dürft, was hier beschrieben ist. Ich weiß nicht so genau, wie viel du überhaupt von Gott und so weiter hältst. Und ich glaube, es ist eine spannende Frage, ob es ihn überhaupt gibt, ob das, was in der Bibel steht, überhaupt alles stimmt. Das sind spannende Fragen, über die man gut und gerne ins Gespräch kommen kann. Ich hoffe, dass diese Idee von diesem Gleichnis dich irgendwie inspiriert hat. Sowohl über die Beziehung, in der du lebst, und jeder von uns hat Beziehungen, in denen das, in diese Frage der Vergebung, der Schuld, eine Rolle spielt, und vielleicht sogar die Beziehung mit Gott nachzudenken. Und ich hoffe, und das ist eines der tiefsten Anliegen von Nordstern, dass du Gott siehst und verstehst als jemanden, der nicht von dir erwartet, dass du bezahlst, sondern dass er längst bezahlt hat. Ich würde gern beten. In Jesu Namen, ich danke dir, Jesus, dass du diese Geschichte erzählt hast, damals, als du auf dieser Welt warst. Und es ist eine Geschichte, in der du uns den Vater als jemand vorstellst, der für uns Vergebung angefangen hat. Und es ist so gut zu wissen, dass du die Kosten auf dich genommen hast und wir deshalb nicht mehr bezahlen müssen, sondern frei, aus Gnade, einfach geschenkt zu dir kommen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Wunder irgendwie zu verstehen. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, Leute zu sein, die vergeben können. Auch untereinander. Amen. Am Ende dieses Textes steht, oder mittendrin, nach dieser Begebenheit stand dann, und sie begannen zu feiern. Also der Vater hat dann eine Riesenparty geschmissen, als er seinen Sohn wieder hatte. Und das ist fast so etwas Ähnliches wie Gottesdienst. Wir feiern Vergebung. Das werden wir gleich im Abendmahl tun, das werden wir gleich mit den Liedern tun. Wir hören jetzt noch auf ein Musikstück und nehmt diese Zeit ganz bewusst, um das, was ihr gehört habt, oder einfach die Beziehung mit Gott zu reflektieren.